am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandere fremd von Land zu Land, so heimatlos, so unbekannt. Bergauf, bergab, bald ein, bald aus, doch bin ich nirgendwo zu Haus. Wanderst auf und ab, aus Osten wie in Westen Grab. Wallst Länder ein und Länder aus und bist doch, wo du bist, zu Haus. Ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland. So glücklich wer wohin er geht, doch auf der Heimatboden steht. Glücklich wer wohin er geht, doch auf der Heimatboden steht.